12 Uhr mittags, die Luft am Potsdamer Platz riecht noch brandig. Man versucht einen Blick herüber zu tun, kann aber selber nicht sehen, sondern muss sich auf die Berichte verlassen von denen, die von drüben kommen. Wo sind Sie denn heute Morgen losmarschiert mit einem Demonstrationszug? Also ich bin von zu Hause gekommen, ja, und bin hier mit ein paar Bekannten von der BVG. Wollten wir uns dem Streik anschließen und sind hier eben nach dem Lustgarten gekommen. Und da sind Demonstrationen gewesen und man hat es auch vorgegangen gegen die sogenannten Parteigenossen und so weiter. Und jedenfalls, dann kamen die russischen Panzerspähwagen und im Laufe des Vormittags, wie ich von Augenzeugen gehört habe, sind schon zwei Tote zu beklagen gewesen. Haben Sie das von jemandem gehört, der selber gesehen hat, oder hat sich das nur so rumgesprochen? Nein, von einem Bauarbeiter, also was mein Stiefvater sozusagen ist, der hat es selbst gesehen. Und der Arbeiter, der war vollkommen zerfahren, also das heißt, der Kopf war vollkommen breit gefahren. Das heißt, dass die Panzer über die Menschen weggerollt sind? Haben Sie auch beobachtet, dass geschossen worden ist? Nein, geschossen ist noch nicht worden. Aber gegen Mittag, so gegen Viertel zwölf, zwischen Viertel und halb zwölf, fuhren sowjetische Panzer auf, T-34, und sind rücksichtslos über den Lustgarten in die Menschenmenge reingefahren. In diesem Augenblick sehen wir den Panzer vom Regierungsgebäude kommen. Der ist jetzt mitten auf dem Potsdamer Platz, dreht um, die Menge pfeift und ruft. Im ersten Schrecken sind die meisten in den Sessektor herübergelaufen. Der Panzer hat jetzt herumgedreht und hat seine Rohre in die entgegengesetzte Richtung gerichtet. Jetzt wendet er noch einmal und fährt jetzt wieder zurück. Eine Mauerruine vom ehemaligen Hotel Fürstenhof ist jetzt genau in unserem Blickfeld. Lautsprecherwagen der Polizei mahnen, die Fahrbahn frei zu machen. Einige Krankenwagen stehen hier bereit, die schon mehrere verletzt in das Krankenhaus Lützowstraße abgefahren haben. Bitte halten Sie auch hier hinten die Fahrbahn frei. 5 Minuten sind vergangen, inzwischen steigen Qualmwolken von dem Platz vor dem Potsdamer Bahnhof. Ein Zeitungskiosk ist dort in Brand geraten. Wir waren vorhin unterbrochen worden in Ihrem Bericht. Denn ich war am Lustgarten gewesen. Jedenfalls hat man da eine Streikleitung gebildet, die ich selbst auch angehöre. Und hat den Generalstreik ausgerufen für heute. Und sämtliche Betriebe haben sich angeschlossen, die S-Bahn streikt, die U-Bahn legt um 12 die Arbeit nieder. Und die Großbetriebe wie Henningsdorf, Stahlwerke, Siemens Plania und so weiter streiken auch.